Glashäufer Umlauf kennen viele aus dem Fernsehen als Dauerkomödiant der Privaten. Mark Tavassol kennen viele als Bassisten der Band Wir sind Helden. Die beiden haben zwei Dinge gemeinsam. Zum einen verbindet sie eine sehr enge Freundschaft und seit ein paar Jahren auch die Musik. Sie haben nämlich ein gemeinsames musikalisches Projekt gestartet. Gloria heißt ihre Band. Ihr neues, zweites Album Geister, das überrascht wirklich, denn die beiden schreiben sehr nachdenkliche und wirklich ernste Songs mit ganz eigener Atmosphäre. Ihr Stil ist dabei ein geläufiger Indie-Gitarrenrock. Gestern vor der Sendung haben wir ein Interview mit ihnen aufgezeichnet. Das hören wir gleich. Zum Einstieg Musik von Gloria. So klingen sie auf ihrem neuen Album Geister. Hier ist das Stück Der Pilot. Deine Schultern wollen nicht tragen, was du aufgetragen hast, als du am Anfang warst. Deine Worte werden vage, nicht so klar wie noch vor Jahren, als du angefangen hast. Was ist passiert? Was ist passiert, seit du angefangen hast? Was ist passiert? Du bist der Pilot. Der Pilot von Gloria von ihrem neuen Album Geister. Wir hatten gestern die Band zu Gast im Studio, gestern Abend. Ich muss sagen, ich war erstaunt, was für reflektierte, aufgeräumte Menschen ich da vor mir gesehen habe. Als erstes habe ich die beiden von Gloria nach ihren Songs gefragt. Im Pressetext schreiben sie, in ihren Songs soll man sich aufhalten können. Schönes Bild. Frage an die Band, können sich Glashäufer Umlauf und Mark Tavassol noch selbst in ihren Songs aufhalten? Ja, auf sicherlich eine andere Art und Weise als jemand, der das Album heute das erste Mal oder dann in den Händen hält und das erste Mal so einen Song hört. Das ist natürlich so, dass man ein anderes Verhältnis zu den Songs natürlich hat. Am Tag der Veröffentlichung sind die natürlich in unserer Wahrnehmung schon so ein bisschen gealtert, aber werden dann auch immer mal wieder zu gewissen Zeiten neu geboren, weil man ja dann doch verschiedene Phasen durchlebt. Ja, doch, wir können das. Wir halten uns sehr, sehr lange auf in jedem Song, bevor das überhaupt mal ein Song wird. Und wenn man das aber als Zuhörer auch schafft, dann haben wir da ein bisschen was geschafft. Also wenn man so das Gefühl, was wir mal praktisch in die Dose reingepackt haben, wenn das wieder rauskommt, sobald sie irgendwer anders wieder öffnet, dann ist alles gut. Weil ich fand, das ist eine sehr hohe Latte, die euch da selbst auch gelegt hat, weil normalerweise kann man einen Song auch aus anderen Gründen hören. Also ein Beatles-Song oder irgendwas leicht Poppigeres hört man sicherlich aus anderen Gründen. Und dann ist eine ganz schön hohe Latte, ne? Ja, man kann auf jeden Fall das total anders sehen, und ich finde es auch ganz wichtig, dass man Musik auch mal völlig bedeutungslos genießen kann. Das ist gar keine Frage. Und das ist, man kann auch, ich meine, letztendlich, klassische Musik ist ja auch ganz weit verbreitet ohne Text. Es geht wirklich einfach um die Emotionen, die Musik auslöst. Und das ist ja eine Urgewalt, der sich ja keiner entziehen kann. Das ist in unterschiedlichen Kulturen natürlich unterschiedlich von dem, was einem gefällt. Und es erscheint einem fremdlich, wenn man mit einer bestimmten Musik nicht aufgewachsen ist. Aber das ist ja trotzdem etwas, was wir auch total respektieren. Und dennoch ist es bei uns immer eine Konstellation aus diesem musikalisch generierten Gefühl und aber auch das Inhaltliche, weil das bei uns immer an erster Stelle kommt, dass wir halt wirklich sagen, wir können das Lied nur schreiben und weiterschreiben oder auch zu Ende schreiben, wenn es einen Inhalt gibt, der uns emotional da durchzieht. Und im besten Fall, wie auch Klaas gerade gesagt hat, hinterlassen wir etwas in diesem Raum oder in diesem Moment des Schreibens und stellen Dinge dahin, stellen eine Vase auf den Tisch und machen Bilder und auch im Prinzip Emotionen und wünschen uns einfach, erwarten das nicht, aber wünschen uns oder würden uns freuen, wenn das halt tatsächlich so vorgefunden wird, wenn Leute sich die Zeit nehmen, dann diese Musik auch zu hören. Wie entstehen denn die Songs bei Gloria? Ist das ein langer, schwieriger Prozess oder fällt euch das inzwischen leicht? Sehr, sehr, sehr haarig, muss man sagen. Es ist immer, ich glaube, dass bis jetzt wirklich kein Song so richtig mal eben entstanden ist. So, dass wir haben immer wieder Momente und Teile von Liedern, die halt einem so wirklich zupurzeln. Aber das Problem ist ja oft, dass man mit einem Teil eines Liedes nicht viel anfangen kann, wenn es nicht weitergeht, inhaltlich oder musikalisch nicht weitergeht. Und wir haben wirklich teilweise Sachen über Bord geworfen, die zu 80% fertig waren. Wir haben Sachen wieder rausgekramt, die eigentlich schon keine Rolle mehr gespielt haben. Und dann irgendwann mit völliger Unverkrampftheit dann die zündende Idee hatten für den Rest des Liedes und so. Das ist schon ein Kampf und und also kostet wirklich Kraft, weil man manchmal auch keine Lust mehr hat und so. Das gehört einfach zum Schreiben dazu. Und ist das so ein bisschen Lennon McCartney, dass man sich dann auch manchmal ans Messer? Ja, unbedingt. Ne? Ja, also ich würde in der absolut das Reibereien entstehen, das gehört auch dazu. Also ich meine, das Gute ist ja, dass wir nicht aus rein professionellen Gründen zusammengefunden haben, sondern dass das Ganze auf der Basis einer Freundschaft stattfindet und die sollte ja grundsätzlich auch Konfrontationen standhalten. Und wenn dann noch etwas dazukommt und da trennt sich dann auch die Spreu vom Weizen, jeder kennt das, der vielleicht schon mal mit einem Freund angefangen hat, an irgendetwas zu arbeiten, dass dann so eine Freundschaft auch auf einmal auf eine Probe gestellt wird, die nicht immer gut geht. Bei uns war das so. Also wir haben gemerkt, dass die Freundschaft stark genug ist, um auch wirklich, Streit ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber das sind schon sehr harte Diskussionen teilweise. Und dadurch, dass wir beide natürlich auch ein gewisses Alpha-Gen haben, muss man den anderen schon ganz schön zurechtstutzen, damit man überhaupt mal was sagen darf. Das heißt, eure Freundschaft hat das eher schon gestärkt und verbessert. Beziehungsweise, wenn es Gloria nicht gäbe, würde eure Freundschaft anders aussehen heute. Ja, definitiv. Vor allen Dingen dadurch, dass man diese, also man wird ja auch Eltern, hat viel zu tun in seinem Leben. Und es ist ja nicht so, dass es langweiliger wird, sondern eigentlich eher mehr Termine dazukommen, mehr Dinge, für die man Zeit braucht und die Tage und die Wochen werden aber deswegen nicht länger. Das heißt, wenn man eine Freundschaft so weiterführt und sie insofern kultiviert, als dass man irgendwas dem hinzufügt, was eine andere Priorität hat, auch ein bisschen übergreifend über eine Freundschaft, dann sieht man sich natürlich auch häufiger und hat ganz andere Situationen, in denen man miteinander spricht. Also klar machen wir die Platte und arbeiten am Album, aber wenn wir jetzt durch die Gegend fahren und zum Beispiel Interviews geben oder auf Tour sind oder so, dann gibt es natürlich viele Leerlaufzeiten auch, in denen man dann das, was man letztendlich als die Freundschaft erinnert hat, und das sind so die Momente, wo man 3 Stunden nebeneinander im Auto sitzt, das sind Momente, die gäbe es nicht ohne diese Grundlage der Freundschaft. Wie ist denn das im Vergleich zum ersten Album? Habt ihr euch da musikalisch, fällt euch das jetzt leichter, Musik zu machen, oder? Also ich habe das wirklich als Befreiung empfunden, dass das erste Album auf den Markt gekommen ist und darüber geschrieben wurde und auf eine Art und Weise darüber geschrieben wurde, dass es uns gefallen hat. Also das heißt ja nicht, dass jeder dieses Album lieben muss oder es auch nicht jeder geliebt hat. Aber es ist schon ein ganz vulnerabler Moment, wenn man mit einer Platte um die Ecke kommt, insbesondere bei Klaas, der was ganz anderes macht, für was ganz anderes bekannt ist. Da einfach die Frage, die man sich dann stellt, die nicht alles überspannt hat, aber die uns trotzdem beschäftigt hat. Wie wird das wahrgenommen? Wir haben natürlich den Vorteil, dass wir eine Aufmerksamkeit haben, aber wir haben vielleicht auch den Nachteil, dass Klaas sagt es so schön, dass er mit -30% Kredibilität starten musste. So als Künstler, als Musiker. Ne? Das ist halt einfach eine Sache, die war uns gewahr. Und wir haben mit diesem ganzen Gedanken schon immer wieder mal so ein bisschen rumgespielt, konnten es gut beiseite schieben. Und als diese Platte halt rauskam, diese erste, und es einfach wirklich für uns schmeichelhaft lief, haben wir einfach ist irgendwas passiert. Zusätzlich, da kam die Tour, ne? Das heißt, war für uns auch extrem intensiv zu erfahren, okay, das ist Gloria wirklich, weil es wurde ja immer konkreter und kam aus diesem Theoretischen heraus. Sodass die Arbeit zur zweiten Platte eigentlich dann das erste Mal die Arbeit einer Band an einer Platte war. Und vorher war es etwas, was Freunde dann immer mehr in Richtung Platte irgendwie vermutet haben und am Ende auch gedrückt haben. So. Musikalisch, wenn man das so sagen kann, seid ihr ein bisschen auch im Gitarren-Indie, als ganz grober Begriff. War das von Anfang an klar als Stil oder gab es da irgendwie auch mal andere? Man hätte ja auch irgendwie elektronisch oder mal einen Rapper dazu nehmen können. Oder so. Scratcher. Ja. Genau. Crazy L, der früher bei Modern Talking immer noch. Immer noch, wo Dieter Bohlen den schönen Satz mal gesagt hat, learn your words, Mensch. Nee, das war eigentlich anders bei uns. Das hängt ein bisschen damit zusammen, dass uns bewusst war, welche Musik wir sowieso gerne hören und was uns so gefällt. Und es war recht schnell klar, auch dadurch, dass es diese große, lange Zeit des musikalischen Kennenlernens gab, eben einfach nur auf Grundlage von Freude an der Musik, war uns total klar, dass diese Musik dabei rauskommt, wenn wir uns zusammen hinsetzen. Es macht ein bisschen das musikalische Verständnis oder die Vorlieben eines Einzelnen von uns beiden, aber sicherlich auch die Kombination führt dann dazu, dass es eigentlich nie eine Diskussion oder ein ernsthaftes Gespräch um die Ausrichtung dieser Musik gibt. Also wir haben in denselben Momenten, fühlt man dann Euphorie, wenn man irgendeine Nuss geknackt hat, und wir haben so eine kleine Klingel, die steht auf dem Mischpult, und wenn wir da so draufhauen, dann ist der Song fertig. Und dann sind wir beide gleich glücklich. Gibt es denn musikalische Vorbilder bei Gloria? Als ich die Platte so durchgehört habe, habe ich mich sehr an The National erinnert gefühlt. Oh, interessant. Ja, das hat natürlich auch tatsächlich auch mit Klaas Stimme zu tun. Ne? Also The National ist ein schönes Beispiel für Musik, die nicht im vordergründig alles will und trotzdem, also wir mögen beide The National total und das ist aber einfach das Besondere, dass es einfach so ein Albumband ist und wo man wirklich sich auf ein Album freut, sich irgendwie auch ein bisschen die Zeit nimmt, man nicht immer eben nebenbei irgendwie, wenn man Gäste hat, unbedingt zu sehr als Klangtapete degradieren will, aber sogar auch das kann. Ja, und das ist so Bands, die jetzt vielleicht nicht ja, nicht jetzt mit Pyrotechnik auf der Bühne stehen, sondern nachdenkliche Sachen, oft gar nicht deutsche Sachen, sind schon Vorbilder auch soundlich und auch mit dem Anspruch, auch inhaltlich, musikinhaltlich irgendwie zu veredeln. Das gucken wir uns da vielleicht auch ab. Klaas, du bist natürlich unglaublich bekannt durch deine Fernsehsachen und ich weiß manchmal, wenn man, ich glaube in irgendeiner Doku habe ich es mal gesehen, da gab es so ein paar kleine Fußnoten, also Klaas Häufer-Umlauf ist eigentlich auch ein nachdenklicher Mensch so und jetzt höre ich diese Musik und denke, der muss auch ganz schön nachdenklich sein. Das ist eine Seite, die man eigentlich gar nicht so von dir kennt. Ne? Ja, ich kenne die von mir halt schon. Du, ja, du. und meine Freunde auch und alle anderen Leute. Aber diese Seite, die kann ich ja auch in mir haben, aber die brauche ich einfach nicht für die anderen Sachen, die mir auch so wahnsinnig Spaß machen, zumindest vordergründig. Also es ist ja nicht so, dass meine Fernsehsendung, also die natürlich viel aus substanziellem Schwachsinn besteht, aber über die denke ich mindestens genauso viel nach wie über so eine Platte und mache das auch mit einer extremen Leidenschaft und verbringe ganz, ganz viel Zeit damit, da genau darüber nachzudenken, dass es exakt so wird. Das ist, ich möchte das nicht auf irgendein Tablett jetzt heben, aber das ist eben nicht so einfach, sowas zu machen, wie man vielleicht denkt. Da geht man nicht hin und denkt, ja, heute ist Urlaub vom Gehirn, heute ist Halligalli, so läuft es nicht. Glücklicherweise wird das ja auch dann, wenn man sich genauer mit den Sachen da mal beschäftigt, so wahrgenommen. Aber klar, und das werde ich jetzt auch nicht so vom Tisch fegen, es gibt die eine Seite und es gibt die andere, zumindest in der Wahrnehmung, aber das sind letztendlich Facetten, die in mir völlig natürlich in meinem Gefühl so versammelt sind. Man kann sich das vielleicht ganz gut vorstellen, wenn man sich selber beobachtet, wie man sich in bestimmten, verschiedenen Situationen, bestimmten, an verschiedenen Menschen gegenüber verhält. Also mit der Mama redet man anders als mit seinem besten Freund und an der Trauerfeier ist man sicherlich anders unterwegs als samstagsabends an der Bar, um jetzt mal so Extrembeispiele zu nennen, aber trotzdem ist das alles man selber, ohne dass man sich belügen muss. Also Gloria war jetzt nicht für dich irgendein Ventil sozusagen. Nein, um Gottes Willen. Nee, also das ist auch ganz klar, das hat keinen therapeutischen Zweck, das geht auch nicht darum, mein Image als 360-Grad-Unterhaltungskünstler jetzt noch zu vervollständigen. Daran habe ich auch kein richtiges Interesse. Und das Schöne ist ja auch an meinem Job, also Ventile habe ich genug. Wunderbar, dann vielen herzlichen Dank für den Besuch. Marc Tavassol, Klaas Häufer-Umlauf. Danke. Alles, alles Gute für Gloria und Dankeschön. Das Album Geister. Danke sehr. Bis zum nächsten Mal. Danke. Ja. Tschüss. Danke sehr. Wiedersehen. Tschüss. Du hast mich gefunden. Du sagst, ich lag im Weg. Warum ich heute hier bin, hast du mir nie erzählt. Wie lange hab ich gelegen? Und wer weiß, wer ich mal war. Doch wie gut hab ich geschlafen. Ohne Träume in deinen Armen, wie ein Fluch, liegst du auf mir, wie ein rotes Tuch.